Im Hörspiel kommt heute Epizentrum von Ulrike Sieher in der Ursendung zur Ausstrahlung. Die Autorin, 1976 in Wiesbaden geboren, studierte Dramaturgie in Leipzig und arbeitete als Regie- und Dramaturgieassistentin an verschiedenen Theatern, bevor sie 2003 schriftstellerisch tätig wurde. Ihre Theaterstücke wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet. Epizentrum, ihr zweites Hörspiel, spielt in einer ehemaligen Kolonialstadt irgendwo in Afrika. Erzählt wird von einer Gesellschaft mit einer Vielzahl von sozialen und ethnischen Problemen, eine Gesellschaft am Abgrund, exemplarisch für viele Orte dieser Welt. Epizentrum. Hörspiel von Ulrike Sühar. Naja, so in etwa. Wenn die rote Signallampe leuchtet, ist es jedenfalls an. Da sitzt er. Aber, das weißt du ja. Schwergewichtig. Anfang 50. Mit seinem asthmatischen Lachen und der natürlichen Begabung, sich immer im Zentrum des Geschehens zu wähnen. Ein Patriarch. Ein Kämpfer. Er selbst würde wohl sagen, ein Fels in der Brandung. Ganz schön vorsintflutliche Technik. Er schwitzt. Eine gute Tonqualität gibt es nicht. Ein Ventilator im Kolonialstil. Spinnweben zwischen den Korbflechten. Die Kolonialmacht ist schon lange fort. Niemand zwingt dich, diesen Beitrag zu machen. Warum? Es war nur eine Idee. Eine kleine altruistische Idee, die mir gestern beim Abendessen kam. In den Schulbüchern, die gedruckt werden, Jahr ein, Jahr aus, steht am Ende immer eine Wahrheit. Aber wer will davon schon etwas wissen? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Schau da raus in den Gang. Da sitzen Dutzende von arbeitslosen Journalisten. Ich kann mich wirklich nicht mit jedem einzelnen von ihnen und ihren schlecht gefälschten Zeugnissen beschäftigen. Also, niemand zwingt dich, diesen Beitrag zu machen. Auch wenn du vor ein paar Wochen hier noch Hausverbot hattest und dankbar sein solltest. Margarete hat dich angerufen, oder? Dass du die heiligen Hallen überhaupt wieder betreten darfst. Du kämst doch sonst niemals auf die Idee. Ausgerechnet mich. Manuel, meine Zeit ist begrenzt. Hat sie dich angerufen? Sie ruft dich doch immer an, wenn's eng wird. Beichtet ihrem großen Bruder unter Tränen, dass der Versager, den die Familie sowieso nie im Haus haben wollte... Wenn ich mir deine Akte ansehe, lese ich da... Die unantastbare, heilige Familie, die sich besser nie mit einem englischen Bastard... Bitte, bitte. Einem englischen Bastard... Ich habe keine Lust, mich jetzt mit deinen Kindheitstraumata auseinanderzusetzen. Wenn ich mir also deine Akte ansehe, lese ich da, du hast über ein Jahr nicht gearbeitet. Oh doch, ich arbeite. Ah ja? Er arbeitet für mich, gelegentlich. Eine Art Übergangslösung. Hm. Und Sie waren nochmal, wer? Ein Freund. Ein Freund. Was auch sonst. No sabía que tú andas vagando con el chino. Esto no lo ha mencionado Margarita. Du hast also mit ihr gesprochen. ¿Trabajas realmente para él? Spricht irgendwas dagegen? Gott bewahre. Wir leben alle friedlich zusammen in unserem wundervollen Staat, nicht wahr? Eine einzige große Nation. Eine schöne Ausgabe der Encyclopædia Britannica haben Sie da. Oben, auf dem Regal. Ach, das? Ein Druck aus dem 19. Jahrhundert, wenn ich das von hier richtig sehe. Um ehrlich zu sein, der Krempel stand schon da, als ich das Büro von meinem Vorgänger übernommen habe. Es ist heiß hier drin. Stickig. Lee scheint wie immer gegen Hitze immun zu sein. Ich bin Antiquar. Wissen Sie? Oh, Bücher. Und ich? Als wäre ich selbst nicht anwesend, als stünde ich neben mir, betrachte mich und die anderen. Von außen, wie unter Glas. Du trabajas realmente para un comerciante chino de artículos usados? Pff, Esto realmente Margarita no lo ha mencionado. Nur gelegentlich, wie gesagt. Er hilft mir im Lager. An sich ist Manuel dafür überqualifiziert. Sehen Sie, und entschuldigen Sie meine drastische Ausdrucksweise, Mr. Einfach nur Lee. Mr. Lee, ist das ein Vorname? Aber diese Stadt fault uns augenblicklich schneller unterm Arsch weg, als wir zusehen können. Da wundere ich mich manchmal, dass die Leute noch bereit sein sollen, ihr Geld für, naja, Bücher. Aber gut, lassen wir das. Wir gehen schließlich alle nur unserem Geschäft nach, nicht wahr? Das sehe ich auch so. Da unten, weit unten, Menschen. Jemand hat das Fenster aufgemacht. Ricardo? Ich? Wer? Seltsam. Ich erinnere mich nicht. Da unten die beiden mobilen Verkäufer, die seit Jahren vor dem Haus in eine Art Dauerkrieg verwickelt sind. Devotionalien aus Plastik gegen heißes, fettiges Essen. Zugegeben. Deine und Margaritas Reibereien gehen mich im Grunde nichts an. Aber als dein Schwager, als Pate eures Kindes, bin ich nicht gewillt zu übersehen, in was für eine prekäre finanzielle Lage dich dein, nun, nicht gänzlich unverständliches, aber doch gänzlich unkontrolliertes Verhalten gebracht hat. Und? Inzwischen ist ja zum Glück etwas Gras über die Sache gewachsen und ich möchte euch ein wenig unter die Arme greifen. Also macht diesen Beitrag, mein Junge. In den Schulbüchern steht, die Arbeiter, die sogenannte einfache Bevölkerung, ist zufrieden. Sie profitiert vom Wandel. Zwingen kann ich dich, wie gesagt, aber natürlich nicht dazu. Und der Ventilator dreht. Er dreht und dreht. Ein endloser Kreislauf. Gut. Um zum Konzept zu kommen. Aber ich hab da doch gar nicht... Wir bemühen uns um eine optimistische Note. Realistisch natürlich, aber in allererster Linie optimistisch. Ich denke, du verstehst. Ein paar kritische Stimmen sind drin, aber bitte nicht wieder diese engstirnige Düsterkeit, mit der du deine letzten Beiträge auszustatten pflegtest. Insbesondere die vom Prozess. Meine Beiträge vom Prozess wurden doch gar nicht gesendet. Ja. Das mag auch im Zusammenhang mit deinem etwas unkontrollierten Verhalten am Tag der Urteilsverkündung stehen, nicht wahr? Sie wurden auch vorher nicht gesendet, Ricardo. Bueno, wie dem auch sei. Es ist ja zum Glück etwas Gras über die Sache gewachsen. Das sagte ich schon. Er blättert wieder. Und viele Akten werden überhaupt nur geschrieben, um den Höhergestellten in der Hierarchie ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ach so. Und bevor ich es vergesse. Was ist das? Ein paar Vorschläge. Eine Liste mit Personen des öffentlichen Lebens, die durchaus in deinem Beitrag zu Wort kommen könnten. Vorschläge eben. Sicher. Naja, auf die Stimmen des einfachen Volkes muss man dich ja nicht extra hinweisen. Gut, dann sind wir uns ja einig. Wie? Inutiles. Die Alte. Inutiles. Ich kenne sie von früher. Jeder in unserem Viertel kennt sie. Besonders der Devotionalienhändler mit seinen Madonnen hat es ihr angetan. Der andere Verkäufer erklärt sich daraufhin sofort solidarisch mit ihm. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie sich eines Tages trennen wollen. Bitte? Ich kenne Leute, die viel Geld ausgeben würden für so eine Ausgabe der Enzyklopädie. Die Bücher? Ah ja? Ich glaube, wir müssen jetzt los. Viel Geld? Was für eine ungefähre Preisvorstellung löst das in meinem Kopf aus? Das kommt natürlich ja auf den Sammler an, aber... Wie gesagt, wir müssen. Ja, Santos? Was? Nein. Nein, in den 5 Uhr Nachrichten will ich das nicht drin haben. Da kann er sich noch so anstellen. Wiedersehen, Ricardo. Er hatte gestern schon 30 Sekunden Live-Ton über die Barrikaden im Westen. Nein, ein definitives Nein. Hey, du! Nimm das Aufnahmegerät mit. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch ein eigenes besitzt. Ja. Y recuerdos a Margarita. Y al pequeño. Paco, bist du noch dran? Pass auf, das Gewerkschaftstreffen haust du auch raus. Ich hab vorhin... dreimal möchte ich hierher zitiert werden und dieser verdammte Aufzug funktioniert. Wieder 7 Stockwerke. Diesmal müssen wir ja bloß nach unten. War mir übrigens klar, dass du es nicht schaffen würdest, ihn nicht drauf anzusprechen. Es war eine Gesamtausgabe. Vollständig, guter Zustand. Jemand wie Ricardo sollte etwas der Art, er sollte es nicht besitzen. Jemand wie Ricardo sollte sich vor allem an so etwas keine goldene Nase verdienen, wenn du mich fragst. Also biete ihm bitte niemals wieder Geld dafür an. Wie er da sitzt. Fett und feist wie eh und je. Als hätte sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Hatte es ja auch nicht. Manuel, du verlangst da ein bisschen viel. Du brauchst die Arbeit. Das ist ein Anfang, oder? Mach den Beitrag. Oder willst du noch ein Jahr in meiner Lage die Lieferung auspacken? Es ist über die Maßen inkonsequent, wieder für ihn zu arbeiten. Das weißt du. Mag sein. Aber auch wenn du dich noch so auf den Kopf stellst, du wirst ihn nicht dazu bringen, sich für etwas schuldig zu fühlen, woran ihn persönlich im Grunde überhaupt keine Schuld trägt. Oder? Habe ich nicht recht? Ich falle wieder aus der Zeit. Ich spüre, wie mich jemand am Arm berührt. Aber ich bin nicht da. Eine Sekunde lang weiß ich einfach nicht, wo ich bin. Wann ich bin. Wer ist dieser Typ? Redet er mit mir? Manuel? Und genauso schnell ist das Gefühl auch wieder verschwunden. Bei allem Respekt vor dem, was passiert ist. Aber irgendwann ist es an der Zeit, die Toten zu begraben. Und dieser Zeitpunkt... Fang du nicht auch noch so an. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Weißt du, im Grunde kann ich verstehen, dass Margarita Ricardo angerufen hat. Wie bitte? Sie will das Endliche, was in Bewegung kommt. So, hat sie das gesagt. Versuch doch mal, es aus ihrer Perspektive zu betrachten. Sie hat dir ein Jahr beim Nichtstun zugesehen. Das war kein Nichtstun. Sie macht sich Sorgen. Wegen des Jungen. Wegen deines Arbeitsverbots. Ich hatte nur Hausverbot. Und wenn man nach draußen schaut, in die Stadt. Wessen Freund bist du eigentlich, hä? Die alten Leute im Viertel, im spanischen Viertel, unserem Viertel, sagen, wenn eine Freundschaft reif wird, kann sie jede Art von Schweigen überstehen. Ich habe nie ganz verstanden, warum sie das nicht tun sollte. Was denkst denn du von mir, Lee? Meinst du, ich liege nicht jede Nacht wach und versuche, das alles aus Margaritas Perspektive zu betrachten? 2 Männer kommen uns entgegen. Sie haben es eilig. Der eine ist ein blasser Europäer. Er kommt mir vage bekannt vor. Noch so ein Gesicht aus der Vergangenheit. Und dann? Die Leitung der andere ist Chinese. Aber das fällt mir erst auf, als... Eine schusssichere Weste bringen. Mahlzeit, die Herren. Als er plötzlich wie angewurzelt auf dem Treppenabsatz stehen bleibt. Was will der von dir, Lee? Kennst du den von irgendwo her? Na, mal ganz ruhig. Wer wird denn gleich so unfreundlich werden? Komm, Lee, lass dich von dem doch nicht provozieren. Was ist los? Er denkt immer, er kann sich aus allem aushalten. Er müsste keine Verantwortung übernehmen. Ich schätze, es macht wenig Sinn, dich zu fragen, was genau ich da eigentlich gerade beobachten durfte, oder? Mein Cousin, Familiensache. Familiensache? Willst du mich verarschen? Dass die Lage unter deinen Landsleuten eskaliert, sieh doch ein Blinder. Willst du mir also weismachen? Manuel, es ist der falsche Moment, um sich einzumischen. Na ja? Es ist der falsche Moment für dich, okay? Du hast gerade deinen alten Job zurück. Der Boden unter unseren Füßen wird feucht. Fast glitschig. Je weiter man nach unten kommt, umso feuchter wird er. Überall in dieser Stadt. Unten, am Boden, in den Fundamenten, sitzt die Fäulnis. Luis hat das immer gesagt. Mein Bruder. Oh Mann, diese Luft. Willkommen zurück im Reich der lebenden Toten. Die heilige Mutter Gottes, sitze, knie. wenn wir uns heute Abend bei mir im Antiquariat auch zum Aufklappen kann schützen vor Sonnenstich, Moskitos. Aber ich dachte, wir wollten dem tödlichen Stich ins Herz. Mir ist was dazwischen gekommen. Wenn Sie Feinde haben, wie? Konkurrenten, was denn? Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Dieses Gebiet ist eine städtische Bauzone. Die Mittagshitze drückt. Wie immer. Um diese Zeit zieht sich jeder, der kann, in den Schatten zurück. Ins Innere, sagen die Alten. Test. Test. Also, am Anfang stelle ich dir ein paar einleitende Fragen. Wer bist du? Was machst du? Ich bin dein Nachbar. Sowas in der Art wie, du bist Grieche. Ein griechischer Geschäftsbesitzer, der im spanischen Viertel... Darauf willst du hinaus. Aber spanisches Viertel, nennt man das denn heute wirklich noch so? Nennst du es etwa nicht so? Ich schon. Nichts ändert sich in dieser Stadt. Janis hat diesen Tick, seit ich denken kann. Öffnet und schließt seine Kasse. Immer dann, wenn er im Grunde nicht weiter weiß. Egal. Danach käme sowas wie, du bist hier in der Stadt geboren. Du hast immer hier gelebt. Genau wie wir damals. Die Jungs spielen im Staub Fußball, trotz der sengenden Hitze. Genau wie wir damals. Aber das hier, das ist doch jetzt. Oder wann? Wann ist das? Ich habe immer hier gelebt. Ja, vom ersten Tag bis zum letzten, sozusagen. Aber du doch auch. Mit 5 kamst du schon mal in meinen Laden gerannt. Hast mit einem Freund so getan, als wolltet ihr bloß mal schauen. Ist da draußen jemand? Oder ist das alles nur meine Erinnerung? Eine schlimme Truppe wart ihr. Du, Margarita und Luis. Ich weiß, aber um mich geht es hier nicht, okay? Entschuldige. Okay. Signore. Weiter. Vorsicht, das Licht da rein. Kids, was ist das denn? Kommt seit Tagen da den Abfluss hoch. Zum Glück stinkt's nicht allzu sehr. Janis, wie oft muss ich dir das noch sagen? Du musst bei der Stadt anrufen, wenn sowas passiert. Es muss jemand kommen und sich das ansehen. Und selbst wenn niemand kommt, du musst anrufen. Sonst bekommst du von der Versicherung keinen Cent. Versicherung? Hm. Was? Die junge Leute, seid manchmal wirklich... Dios te guarde. Janis, mi niño. Donaldora, kommen Sie rein. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Gracias, mi niño. Que Dios te lo pague. Wie geht es Ihnen heute? Danke. Dasselbe wie immer? Ja, ja, dasselbe wie immer. Danke, mein Junge. Da ist sie wieder. Die Alte mit ihren zusammengekniffenen Augen. Ein Blick wie ein Kauz. Buenos días, Doña Aldora. Richtig? Aber Donaldora, das ist Manuel. Manuel, Albas Sohn. Oh, Luis. Nein, nicht Luis. Der andere, Manuel. Manuel, so. ¿Cómo está el trabajo en el puerto, mi niño? Es buen año para la pesca. Ich arbeite für das Radio, Doña Aldora. Nicht im Hafen. Ich bin kein Fischer. Kaum jemand ist heute noch... Radio? So, Radio. Und Alba, war sie nicht mit diesem Engländer verheiratet, der plötzlich verschwand? Nein, nein, er... So, das hätten wir. Kommt Ihre Schwiegertochter die Sachen nachher abzuholen? Wie immer? Merkwürdig. Alba habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Noch ein paar Früchte vielleicht? Und ist da Alba? Sie ist tot, Doña Dora. Tot, so... Luis, mi niño, si tú después vas al puerto... Und wieder sehe ich mich selbst von außen. Wie unter Glas. Höre mich Luft holen. Wenn ich das tue, so Luft holen, bin ich kurz davor... Luis ist auch... Die zusammengekniffenen Augen. Der Kauz. Das wär's. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen, Don Aldora. Danke, mein Junge. Dios os guarde. Auf Wiedersehen. No es un mundo bueno donde vosotros vivís. Wo waren wir? Nach meinen einleitenden Fragen gehen wir über zum Alltag hier. Zu den Wahlen. Es gibt Wahlen? Hier? Bei uns? Mach dich nicht lustig über mich. Das alles fällt mir schon schwer genug. Glaub mir. Hör mal. Margarita war heute Vormittag hier. Mit den Kleinen. Es tut mir leid, aber ich konnte sie nicht anschreiben lassen. Ich würde ja gerne, aber es geht einfach nicht. Ihr habt ja mehr Schulden bei mir als das halbe Viertel zusammen. Und schon gut. Können wir? Er kratzt sich am Kopf. Grimmig. Inständig. Wenn er nicht aufpasst, reißt er sich gleich die Kopfhaut auf. Ja, ja. Sicher. Wir können. Das neue Herz der Metropole. Hier, zwischen den gigantischen Spiegelflächen... Zwischen den gigantischen Spiegelflächen... ...verliert sich der Mensch. Verliert sich der Mensch. Ich rede schon wie die Alten im Viertel. Deshalb dachte ich mir, wir haken im Schnelldurchlauf... Augenblick, Mrs. Ramirez. Ich muss noch das Mikrofon richtig anstellen. Im Schnelldurchlauf die biografischen Punkte ab. Und danach sage ich ein, zwei Sätze zu meiner spezifischen Rolle als Frau. Die Frau immer noch eine Außenseiterin in Politik wie in Wirtschaft. Eine Außenseiterrolle, aus der aber ja auch eine gewisse Nähe entsteht. Eine organische, fast menschliche Nähe zu den Arbeiter- und Zuwandererfamilien. Mrs. Ramirez. Für mich, das heißt für meine Partei, ist Zuwanderung grundsätzlich positiv besetzt. Wir betonen immer die Möglichkeit, aus den Arbeitervierteln den sozialen Aufstieg zu schaffen. Nicht nur ein modernes Märchen und so weiter. Da verstehe ich mit meiner Politik, meiner Biografie, wir... Sie kommen aus den Arbeitervierteln? Ich dachte... Es geht doch um die emotionalen Wurzeln. Ich meine, Sie wissen sicher auch so, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und natürlich können Sie gerne auch ein wenig improvisieren. Ihr Bodyguard lehnt uns gegenüber an der Brüstung. Schiebt den Zahnstocher in seinem Mund von links nach rechts. Er kommt mit Sicherheit aus den Arbeitervierteln. Aber in seinem Blick... Was ist? Sie wirken, wie soll ich sagen, etwas irritiert. Hat Mr. Santos den Ablauf nicht mit Ihnen besprochen? Oh, doch, doch, doch. Das hat er. Keine Sorge. Sehen Sie, Mr. Foster. Ah, Foster. Sí, claro. Versprechen Sie mir, Mr. Foster, mich jetzt nicht mit einem Sermon über die Pressefreiheit zu langweilen, ja? Ich schätze die Tendenz der Linken. Und zu dieser Linken rechnen Sie selbst sicher auch, Mr. Foster. Ich schätze diese Tendenz der Linken nicht, sich immer in Negativaspekten, Sarkasmen und Schuldzuweisungen zu verlieren. Das bringt uns alle nicht voran. Das Land, Mr. Foster. Was meine Partei mit dieser Stadt vorhat, das bringt uns voran. Wir brauchen eine ordnende Hand. Man sagte mir, mein Beileid, dass Sie aus persönlicher Erfahrung wissen, dass die Arbeitsbedingungen im Hafen nun nicht gerade menschenwürdig sind. Ich höre mich selbst wieder Luft holen. Wenn ich das tue, so Luft holen. Es war kein Arbeitsunfall. Das haben Sie damals nur in den Zeitungen geschrieben, um zu vermeiden, dass die Leute... Lass die Vergangenheit doch endlich ruhen, sagt Margarita in meinem Kopf. Hängt nicht gerade Ihrer Partei der Ruf an, Mrs. Ramirez, wirtschaftliche und politische Interessen oftmals ungesund miteinander zu vermischen? Ach, sind wir etwa jetzt schon an der Stelle, an der Sie mir erzählen wollen, dass die Menschen die Wahrheit verdienen und nichts als die Wahrheit, egal zu welchem Zeitpunkt? Ich hätte gedacht, Sie verschießen Ihr schwerstes Geschütz nicht gleich zu Beginn. Es stehen Wahlen an. Und was diese Stadt jetzt braucht, ist eine handlungsfähige, starke Regierung. Die ordnende Hand. Rechnen Sie mit Ausschreitungen im Vorfeld der Wahlen? Der Bodyguard hört auf, seinen Zahnstocher hin und her zu schieben. Fixiert mich. Ich denke, Ausschreitungen lassen sich im Grunde nur dann vermeiden... Mr. Foster, mit Verlaub. Aber ich denke, eines sollte doch klar sein. Ihre Meinung tut hier überhaupt nichts zur Sache. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mr. Santos das anders sieht. Oder soll ich ihn anrufen und fragen? Der Bodyguard beißt den Zahnstocher in der Mitte durch, spuckt die Reste über die Brüstung und grinst mich an. Schön. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Dann höre ich Ihre erste Frage und halten Sie sich von jetzt an bitte, bitte an den Fragenkatalog, den ich Ihnen gegeben habe, ja? Die Mittagshitze drückt noch immer. ¿Quién reparte? Tú repartes, Jorge. Ja, ja. Ihr Lave, ¿quién es? Vor dem Kaffeehaus am Rand des Hafens sitzen die alten Herren unter einer schäbigen Markise. Wie jeden Nachmittag. Sie spielen Karten und sind seit Jahrzehnten in ein und dasselbe Gespräch vertieft. Eines Tages werde ich da auch sitzen. Jetzt sitze ich noch auf der Mauer hier und warte. Und irgendwann sitze ich dann da drüben mit den alten Jungs unter der Markise und warte. Und das ist es dann auch schon gewesen, das Leben. Warten, warten, warten. Und irgendwann dann eben nicht mehr warten. Großartige Sache, wenn du mich fragst. Auf der Kreuzung dieselbe Szene wie so oft. Zwei Transporter haben sich verkeilt. Die Fahrer sind ausgestiegen, brüllen einander an. Die Alten vor dem Kaffeehaus zeigen keinerlei Interesse an ihrem Streit. Die Bedienung auch nicht. Sie ist seit Jahrzehnten bemüht, die Rechnung im Blick zu behalten. Du wirst da nicht sitzen, Tyler. Drüben im Kaffeehaus mit den Alten. Wieso fahren die beiden Idioten nicht einfach weiter? Ist doch bloß die Stoßstange, Herrgott. Du bist kein Spanier. Ach, ja? Ja, mag sein. Nein, weißt du was? Ich denke, gerade du und ich, wir sollten den Dreck drauf geben, dass wir in deren Augen vielleicht keine richtigen Spanier. Ich meine, die Spanier sind in dieser Stadt doch auch nur... Dreck gebe ich drauf. Sie denken, dass ich kein richtiger Spanier bin. Was machst du hier, auf dem Platz? Wartest du, dass jemand kommt, der Arbeiter sucht? Tyler, ich habe dir 5 Scheine gegeben, damit du meine Fragen beantwortest. Ja, ja, deshalb bin ich hier. Aber es kommt keiner. Wie du siehst, es braucht niemand Arbeiter. Im alten Hafen passiert schon lange nichts mehr. Schiffe sitzen fest im Schlick in dieser stinkenden Algenbrühe. Verrosten einfach. Aber so sagt einem das natürlich keiner. Morgen, sagen sie immer. Morgen, übermorgen. Oder zieht um. Bemüht euch um Jobs im neuen Hafen, draußen im Delta. Nicht einfach im Augenblick, was? Das weißt du doch selbst. Jetzt sind die Alten doch aufgestanden, haben sich um die Fahrer mit ihren hochroten Köpfen gruppiert. Ein Hahnkampf der anderen Art. Kostenlos. Er hat nicht geblinkt, der Graue. Hat wahrscheinlich gar keinen Blinker. Was ist dein Beruf? Was hast du gelernt? Nichts Spezielles. Du bist also Gelegenheitsarbeiter? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Sollten wir dann nicht besser arbeitslos sagen? Ist das wichtig für die Statistik von deinen Scheißbürokraten oder was? Ich erstelle keine Statistiken für die Scheißbürokraten. Was willst du denn dann? Ich meine, du arbeitest doch auch nicht. Oh doch, ich arbeite. Jetzt, hier, gerade, in dieser Sekunde. Das soll Arbeit sein. Jemand dieses Ding unter die Nase halten und hoffen, dass er irgendwas sagt, womit er sich so richtig reinreitet. Ich hab nicht vor, dich in irgendwas... Das kann doch jeder, Mann, das kann ich auch. Dass es mir halt niemand so ein Ding in die Hand drückt. Hey, verpisst euch! Scheißköter! Verpisst euch! Ja. Oh, verdammte Kreaturen, wenn ich die schon höre nachts unten im Hof. Wenn sie dann plötzlich vor einem stehen, vor sich hingeifernd, mit ihren rot geränderten Augen und diesem eitrigen Zeugs unterm Fell. Dann hängt ihnen meistens noch ein Stück Fleisch aus dem Maul oder irgendwelcher Abfall, verschimmeltes, irgendein... Oh, abknallen könnte ich die. Aber eine Waffe drückt mir auch keiner in die Hand. Und wer ist schuld? Schuld an der ganzen Misere, hä? Diese... Diese? Ich bin doch nicht blöd. Solange das Ding läuft, kriegst du von mir nicht mehr zu hören. Ich kann im Notfall immer löschen, was? Ja, sicher. Löschen. Lass gut sein, Manuel. Früher hat man den Kolonialherren die Schuld gegeben, wenn irgendwas schief lief, oder? Das war lange vor meiner Zeit. Ja, klar. Vor meiner auch. Zum Glück. Was weiß denn ich? Man hat ihnen die Schuld gegeben und gut war's. Den Kolonialherren, den Chinesen, den Marokkanern, egal, irgendwem halt. Und heute gucken einen so gebildete Leute wie du gleich komisch an, wenn man sowas sagt. Mann, Ich sage doch gar nicht, dass die Chinesen schuld sind. Die Chinesen interessieren mich nicht. Die Marokkaner interessieren mich nicht. Die Spanier interessieren mich nicht. Und die Vergangenheit interessiert mich schon mal überhaupt nicht. Aber die Köter, die interessieren mich. Der Reihe nach abknallen könnte ich die. Du, du, du. Hast du das drauf? Sowas dürfen in dieser Stadt nur die Bullen. Da, da drüben, da hast du ein paar. Stehen den ganzen Tag im Schatten, drehen Däumchen, schikanieren hin und wieder aus Langeweile die Passanten oder lassen sich von den Fahrern der Schrottvehikel ein paar Geldscheine zustecken. Er fasst sich aus Reflex in die Hosentasche, tastet nach den Geldscheinen, die ich ihm vorhin gegeben habe, sieht mich kurz an. Und ich sehe mich selbst, sehe ihn, wie er mich ansieht. Stehe wieder an der Eingangstür. Damals. Und der Mann von der Militärpolizei hat seine Uniformmütze in der Hand. Sie haben unsere Suchscheinwerfer gesehen, sagt er. Sie müssen unsere Warnungen gehört haben, aber sie sind trotzdem direkt in die Sperrzone gefahren. Das sagt er. Und ich verstehe nicht. Wer? Was redet er da? Aber nachts. Siehst du einen von den Bullen hier vielleicht mal nachts? Ein tragischer Unfall, sagt der Mann mit der Mütze. Keinen einzigen von denen siehst du hier. Ihr Bruder und die anderen an Bord sind tot. Dann sind wir allein mit den Kötern. Mein Beileid. Allein mit den Besoffenen aus den Hafenkneipen und den eitlen Wichsern von den privaten Sicherheitsunternehmen, die die Häuser von den reichen Ärschen bewachen. Denn die Privaten gehen nachts auf Patrouille. Den Spaß lassen die sich nicht nehmen. Ich weiß, ich wohne auch hier. Das sind Typen, denen man ohne Bedenken eine Waffe in die Hand drücken kann. Im Gegensatz zu so einem Irren wie mir. Alle halten inne. Selbst die Fahrer auf der Kreuzung, die sich gerade gegenseitig an die Gurgel wollen. Alle stehen einfach nur da. Aber es folgt keine zweite Explosion. Und das Leben geht weiter. Da, jetzt kannst du zusehen, wie schnell sie reagiert, deine Polizei. Achselzucken, rauchen, warten, dass einer die Verantwortung übernimmt für das weitere Vorgehen. Aber wer? Wer bloß? Wieso will sie bloß niemand die verdammte Verantwortung? Hm? Wieso, hä? Wenn die Polizei nicht die Verantwortung übernimmt, wer tut das dann? jetzt löscht du das einfach, oder was? Hm? Die alte Frau stolpert durch das Gedränge auf der Kreuzung. Sie fuchtelt über dem Kopf mit einem Gehstock herum und schimpft laut. Die Fahrer sind wieder in ihre Transporter geklettert. Gleich wird der Verkehr weiterrollen. Doña Lora! Jetzt. Doña Lora, kommen Sie her. Ich helfe Ihnen. Bis dann, Manuel. Warte, wohin willst du? Na, wohin wohl? Dahin, nachschauen, was es zu holen gibt. Irgendwas gibt's immer zu holen, wenn es geknallt hat. Du kannst doch nicht. Was? Kann ich nicht. Eres du, Luis? Y la tierra se abrió, mi niño. Igual que en ese entonces. Das war kein Erdbeben. Das war nur... Como en ese entonces. Mi damas, mi damas. Ay, espere, yo... Schub geht der mal gerade kein Mann. Geh bis dafür rasch hin, naja. Entschuldigung. Setz dich doch, Manuel. Tee. Tee für unseren Gast, bitte. Meinetwegen keine Umstände, danke. Aber ich bitte dich, so lange bist du nicht hier gewesen. Ich habe mir extra Zeit für dich genommen. Wir können ganz in Ruhe miteinander sprechen. Wo bleibt denn der Tee, Serge? In einer Stunde muss ich allerdings draußen im neuen Hafen sein. Du weißt ja, wie das ist. Wenn man die Dinge nicht selbst im Auge behält, tut es keiner. Seit wie vielen Jahren kenne ich dieses Gefühl? Wie sich mir der Magen umdreht, wenn sich sein Mund zu diesem Lächeln verzerrt. Dünn bist du geworden, Manuel. Er lehnt sich zurück, entspannt wie immer, und mustert mich von Kopf bis Fuß. So betrachtet man nur, was man besitzt. Also, worüber wollen wir uns unterhalten? Ricardo sagte... Serge, Meine Güte, was ist das für ein Gebräu? Was setzen wir unserem Gast da vor? Hier haben wir sie. Die Feudalstrukturen. Abgeschafft, sagen die Schulbücher. Seit Jahrzehnten schon. Aber wir imitieren sie immer noch mit der Akkuratesse eines ehrgeizigen Musterschülers. Der Imbecil. Auch die Leibeigenschaft ist lange abgeschafft. Gut, fangen wir an. Ah, der Tee. Endlich. Danke, Serge. Ich weiß nur zu gut, dass ein System hinter diesen Verzögerungen steckt. Ich weiß es. Und trotzdem macht es mich nervös. Und wir möchten nicht gestört werden in der nächsten halben Stunde, ja? Entschuldige, Manuel. Aber es gibt kaum noch Leute in dieser Stadt, auf die man sich verlassen kann. Die Chinesen zum Beispiel. Die Leute behaupten, du beschäftigst keine Chinesen in deiner Organisation. In meinem Unternehmen, wolltest du wohl sagen. In deinem Unternehmen, natürlich. Wieso? Wieso? Nun, ich beschäftige auch keine Marokkaner. Ich traue ihnen nicht. Ich habe nichts gegen die Chinesen, Manuel, aber beschäftigen sollen sie andere. Ya te digo, hay muy poca gente de la que se puede confiar en esta ciudad. Meine Hand, die die Teetasse hochheben will, zittert. Warum? Sollte ich nach all den Jahren nicht gelassener? Unabhängiger? Man erzählt mir, du bist knapp bei Kasse. Hat er das Zittern bemerkt? Und wie lange ist es her, dass ich... Nein. Wer? Mein Bruder? Dass wir beide endlose Stunden in diesen stinkenden Hinterhöfen verbracht haben. In den stinkenden Hinterhöfen seiner Geschäfte. Lagerhäuser. Dass einer von uns einen Blick gewagt hat von einer großen Mülltonne aus. In die Düsterkeit eines seiner Kontore. Das ist sicher unangenehm für dich, aber offen gestanden nicht weiter verwunderlich nach dem kleinen Eklat vom letzten Jahr. Luis hat gesagt, er hat gesehen, damals... wie Sebastian, umringt von seinen Leibeigenen, sich über etwas beugt. Was hast du dir dabei gedacht? Danach haben wir uns etwas geschworen. Mein Bruder und ich. Entschuldigung, Sebastian. Bei allem Respekt. Aber ich bin heute nicht gekommen, um über Vergangenes zu reden. Nicht. Mit einem Messer in der Hand rennst du in die staatliche Sendeanstalt. Was hätten sie deiner Meinung nach tun sollen? Es ins ganze Land hinausposaunen? Wozu denn? Tot war er ja schließlich ohnehin schon, oder? Ja. Und er ist gestorben, weil... Weil Leute wie du, will ich sagen. Weil Leute wie du den Hafen zu einem Ort außerhalb jeden Gesetzes gemacht haben. Mit einem alten Messer. Wirklich. Wenn man so etwas macht, dann macht man es doch wenigstens richtig. Das will ich sagen. Aber es kommt einfach nicht über meine Lippen. Ich wollte niemanden verletzen. Ja, das denke ich mir. Und dann wären da noch die Dinge, die du vor Gericht gesagt hast, über mich und mein Unternehmen zum Beispiel. Und dass alles nur eine juristische Farce sei, bei der die wahren Schuldigen ungeschoren davonkommen. Das? Ja? Das ist über ein Jahr her, Sebastian. Und es hat mir doch ohnehin niemand zugehört. Dafür habt ihr gesorgt. Mit anderen Worten, du bist der Meinung, wir sollten die Angelegenheit am besten einfach vergessen? Der Geier. Lächelt. Ich bin gerne bereit, die Angelegenheit zu vergessen, auch wenn ich etwas mehr Dankbarkeit von deiner Seite schon erwartet hätte. Aber du standest sicher unter Schock. Du standest unter Schock und heute tut es dir leid. Sowas in der Art. Bitte? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Sowas in der Art, sagte ich. Das freut mich. Entschuldige, Sebastian, aber an sich bin ich nur gekommen, weil Ricardo wollte, dass ich mit dir ein Interview... Dazu kommen wir gleich. Des Weiteren erzählt man mir, du arbeitest jetzt für die Chinesen? Ich? Nein. Ich meine... Ja, also inzwischen nicht mehr. Wer erzählt das? Ich sehe Lee vor mir. Das Antiquariat. Den Staub auf den alten Folianten. Bücher, höre ich Ricardo mit unterdrückten Gähnen sagen. Was wollen wir heute noch mit Büchern? Lee mit mir bei der Polizei. Der Beerdigung. Lee, der im letzten Jahr... Wie ein Bruder zu mir. Ich arbeite jetzt wieder für Ricardo. Das weißt du doch. Du hast doch selbst mit ihm gesprochen. Ich muss raus hier. Raus. Raus. Sofort. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich brauche jemanden in der Firma, der sich auskennt mit den Chinesen. Jemand, dem sie vertrauen. Die Lage spitzt sich zu. Man muss vorbereitet sein. Hay que conocer al enemigo. Den Feind? Und da du ja praktisch zur Familie gehörst? Oh nein, nein, nein, nein. Nein, das tue ich nicht. Aber Manuel. Entschuldigung. Du wirst doch nicht diesen Chinesen für deinen Freund halten. Hier sind deine Wurzeln. Ihr seid mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen, Luis und du. Und Alba, nun, ich denke, du bist alt genug, um selbst zu wissen, wie es um deine Mutter bestellt war. Sie war etwas labil. Vor allem, nachdem er sie sitzen gelassen hatte. Man weiß nicht, was damals wirklich war. Ja. Ich kenne die offiziellen Geschichten. Zugegeben, eure Mutter hatte ihre Qualitäten. Aber ihr seid ohne Vater aufgewachsen. Sie hatte nie wieder eine feste Anstellung und trotzdem habt ihr beide die Schule besucht. Eine gute Ausbildung gehabt. Schnell Arbeit gefunden, nicht wahr? Ihr wart für mich wie meine eigenen Söhne. Ich hole Luft. So tief, wie ich nur kann. Aber da ist keiner. Ich habe dich immer geschätzt, auch wenn du ein sehr verschlossener Junge warst. Und es, nun ja, grundsätzlich einfacher war, mit deinem Bruder umzugehen. Mit ihm Geschäfte zu machen später. Was willst du damit andeuten? Er hat ja einen wachen Verstand, Geschäftssinn. Er hat mir all die Jahre gute Dienste gegeben. Luis hat niemals. Wir waren uns immer einig, dass wir uns nie wieder in deine Machenschaften... Aber Manuel... Du verleumdest einen Toten! Setz dich bitte wieder hin. Es war eine gut funktionierende Partnerschaft zwischen Luis und mir. Nein. Mehr als das. Und mit uns könnte es genauso sein. Wie bitte? En estos tiempos es difícil decidirse, hijo mío. Yo te quiero advertir. Aua! Serge, du tust mir weh. Lass meinen Arm los. Aber Serge, was machst du denn da? Serge weiß genau, was von ihm erwartet wird. Er drückt meinen Arm weiter fest nach hinten. Niemals hat Luis für dich gearbeitet. Das nimmst du zurück. Benimm dich doch nicht wie ein kleines Kind. Du bist von hier, du bist einer von uns. Dir muss ich bestimmte Dinge doch eigentlich nicht erklären. Wer in einem der Häfen etwas werden will, braucht mich auf seiner Seite. Was ist Luis denn schon geworden? Ist er muerto? Joder! Muerto! Ja, ein bedauerlicher Zwischenfall. Möglicherweise hat er sich ein wenig überschätzt. Etwas übermütig war er schon immer, oder? No te fíes tanto del chino, hijo mío. Tarde o temprano se van a juntar con sus compatriotas y van a usar armas. Waffen? Was soll das bedeuten? Die Chinesen haben auch ihre Interessen zu vertreten. Die Frage sollte also eigentlich nicht lauten, was jemand wie ich gegen die Chinesen hat, sondern vielmehr, was haben sie gegen uns? Ich muss jetzt leider gehen, mein Sohn. Ich würde vorschlagen, du denkst in Ruhe über unser Gespräch nach, dann reden wir weiter. Ach, und gibst du Serge die Kassette aus dem Aufnahmegerät, bitte? Danke. Es ist immer noch unerträglich heiß, aber in ein paar Minuten wird der Regen einsetzen. Pünktlich, wie jeden Abend. Nachts klettern Tiere über das Dach in unseren Hof, auf der Suche nach etwas zu essen. Hunde, Ratten, manchmal auch Menschen. Man hört ihre Schritte auf den alten, brüchigen Ziegeln, wie verrammeln die Fenster, und im Halbdunkel des Schlafzimmers sieht Margarita mich mit aufgerissenen Augen an. Ich liege jede Nacht wach und denke, Luis, denke ich, wenn ich dir heute eine Frage, eine einzige nur. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Du arbeitest? Ist doch großartig, dass sich mal endlich wieder was ergeben hat. Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Du hast ihn doch schließlich angerufen. Mal ehrlich, Margarita, ein Leben ohne deinen großen Bruder, ohne die verdammte Familie, wäre das... rein theoretisch vorstellbar. Für dich sicherlich. Ich habe keine Familie mehr. Ja, den Eindruck habe ich auch manchmal. Ihr wart für mich wie meine eigenen Söhne. Ach, entschuldige. Ich wollte damit nur sagen... Schon gut. Sie dreht mir den Rücken zu. Dieses lange, schwarze Haar. Noch genauso lang wie damals. Beim Fußballspielen. Im Straßensturm. Aber du hast ihn doch angerufen, oder? Heute Mittag hat es wieder eine Explosion gegeben. Hast du davon gehört? In einem Wohnhaus. Bloß ein paar Straßen von hier. Ja, ich weiß. Und? Und? Dios mío, es que a ti te interesa lo que pasa a tu alrededor? En esta ciudad? Es que a ti te interesa aún algo? Irgendwas mit Sicherheit. ¿Cómo? Irgendwas mit Sicherheit, hab ich gesagt. Muy bueno. Muy bien. Margarita! Es bueno que ahí afuera haya cosas que te interesen. Porque esto aquí, claramente eso te importa un comino. Bitte, hör auf! Mierda! Joder! Warte! Lass das liegen. Ich mach das schon. ¿No te das cuenta que solo vives en el pasado? Irgendwann hört Schweigen auf, einfach nur Schweigen zu sein. Höre ich mich denken. Viel zu laut. Und wird zu etwas anderem. Zu... Es war übrigens nichts von Bedeutung. Eine marode Gasleitung ist hochgegangen, das ist alles. Hat er dir Geld gegeben? Ricardo. Hat er dir Geld gegeben? Ein Vorschuss. Manuel. Ich weiß, diese ganzen unwichtigen Dinge, die das tägliche Überleben angehen, langweilen dich zutiefst. Aber ich muss einkaufen, ich muss Rechnungen begleichen, ich muss... Wir haben ein Kleinkind und du... Geh zu Janis. Ich war heute schon bei Janis. Sag ihm, er soll anschreiben. Er macht das, wenn du ihn darum bittest. Ich war heute schon bei Janis, Herrgott. Er sagt, er hat dir schon mehrfach gesagt... ¿Qué ha pasado contigo? Ich will jetzt nicht Spanisch sprechen. Was ist bloß mit dir passiert? Y habla español conmigo, maldita sea. Tú eres español. Und was zum Teufel ist daran jetzt so komisch? Du weißt sehr genau, was mit mir los ist. Ja. Aber irgendwann muss man die Vergangenheit doch endlich ruhen lassen. Es war eine gut funktionierende... Nein. Mehr als... Sebastian hat heute ein paar merkwürdige Andeutungen gemacht. Du warst bei Sebastian? Wieso? Wieso? Weil dein Bruder vorgeschlagen hat... Du sollst da nicht hingehen. Ich will das nicht. Es una mala persona. Ricardo hatte offensichtlich nicht so viele moralische Bedenken. Weißt du, was Sebastian behauptet? Er behauptet, Luis hätte für ihn gearbeitet. Seit Jahren schon. Er behauptet, Luis... Ach, Manuel! Was? Dein Bruder wurde bei einer Razzia im Hafen erschossen, ja. Ein Unschuldiger ist gestorben, ein Fischer. Die Schmuggler, nach denen sie angeblich gefahndet haben, wurden nie gefasst. Seit einem Jahr erzählt so das jedem, der es hören will. Oder auch nicht. Und jetzt? Auf einmal, nur weil dieses Arzt dich glauben machen will. Was, wenn er recht hat? Ich kann mich doch nicht so in ihm getäuscht haben. In meinem eigenen Bruder. Er kann doch nicht alles. Alles, was wir immer verachtet haben. Ich fürchte, du wirst ihn nicht mehr fragen können. Was ist? Was schaust du mich wieder so an? Manuel, was auch immer Sebastian behauptet. Lass es doch endlich gut sein. Seit Monaten vergräbst du dich in diesem Selbstmitleid. Selbstmitleid? Sei bitte nicht so laut. Ich bin heute Morgen doch zu Ricardo gegangen. Genau wie du wolltest. Ich habe... Sei bitte nicht so laut. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen? Dass ich diesen Leuten gerne wieder gegenüberstehe? Diesen verdammten Spaniern, die glauben, dass diese Stadt nur ihnen und nur ihnen allein gehört? Sí, exactamente. Los malditos españoles. Siehst du? Jetzt hast du es erreicht. Ist schon gut. Bemühe dich nicht. Bleib sitzen. Ich gehe ja schon. Margarita, ich... Was, wenn er recht hat? Und ich die Wahrheit überhaupt nicht kenne? Die Fußgänger um mich herum verstecken sich unter Plastikplanen und stolpern von Hauseingang zu Hauseingang. Vom Hafen her... Kirchenglocken, übrig geblieben aus einer anderen Zeit. Ich bin in dieser Stadt geboren. Du bist von hier, du bist einer von uns. Lee? Lee, bist du da? Hast du mich erschreckt? Ich wollte gerade zusperren. Alles in Ordnung mit dir? Ja, sicher. Wieso? Du siehst ein bisschen... Brauchst du noch was aus dem Laden? Wie meinst du das? Tut mir leid, aber ich muss gleich los. Ich bin noch verabredet. Ja, sicher, du bist mit mir verabredet. Ich sehe Schweißperlen in seinem Haar schimmern. Lee schwitzt nie. Das hatte ich natürlich nicht vergessen. Es ist nur, ich muss... Warte mal, stell dir vor, Sebastian wollte mir heute doch tatsächlich weismachen, dass Luis... Du warst bei Sebastian? Das ist nicht so gut. Mach besser einen Bogen um ihn. Dasselbe hat Margarita auch gesagt. Ich fange wieder an zu arbeiten und das ist das Einzige, was euch dazu einfällt. Du wirst doch nicht diesen Chinesen für deinen Freund halten. Manuel, ich muss wirklich. Ich muss zu einem Kunden. Jetzt. Du bist von hier. Du bist einer von uns. Tut mir leid, aber ich kann den Kunden nicht warten lassen. Augenblick. Wohin gehst du wirklich? Wie ich schon sagte, ich treffe mich mit einem... Du gehst zu deinen Leuten, oder? Zu wem? Es stimmt also, was Sebastian sagt. Ich habe keine Ahnung, was Sebastian sagte. Aber er ist der allerletzte, den ich an deine Stelle... Es wird einen bewaffneten Aufstand geben, ja? Darum geht es, wenn ihr so geheimnisvoll eure Köpfe zusammensteckt. Noch mehr Schweißperlen auf seiner Stirn. Wenn ihr euch in euren Lokalen trefft, bis in die Morgenstunden diskutiert. Du wirst doch nicht diesen Chinesen... Familienstreitigkeiten... Dass ich nicht lache. Manuel, du redest völlig wirres Zeug. Hast du getrunken? Geh nach Hause, bitte. Leg dich ins Bett, bis du wieder klar bist. Dunkelheit legt sich über die Stadt. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich folge Lee durch die engen Gassen des Viertels. Richtung Hafen. Seit über einem Jahr war ich nicht im Hafen. Weißt du noch, Luis, als wir Kinder waren? Mutter hat immer gesagt, geht nicht in den Hafen. Dort... Halt! Augenblick! Sie können hier nicht durch. No se puede pasar, señor. Was? Wieso denn nicht? Das hier ist keine öffentliche Veranstaltung. Sie müssen außenrum gehen. Ich bin Journalist. Ja, und? Die Leute in dieser Stadt haben ein Recht zu erfahren. Ein paar hundert Meter entfernt verschwindet Lee um eine Hausecke. Mierda. Wohin denn auf einmal, mein Freund? Plötzlich doch kein Journalist mehr. Weiter Richtung Hafen. In die Viertel, wo sich die Läden und Häuser der Chinesen befinden. Wo sich... Weißt du noch, Luis? Wo Mutter immer gesagt hat, geht nicht zu den Chinesen und zu den Marokkanern. Son malos. Jahre später haben wir uns dann geschworen, du und ich. Das musst du doch noch wissen. Das kannst du doch nicht einfach vergessen haben. Vor einem der Läden, einer Schneiderei vielleicht, steht ein dürrer Chinese. Offenbar war er es, der gepfiffen hat. Lee verschwindet mit ihm ins Ladeninnere. Sie scheinen sich zu streiten. Ich quetsche mich zwischen den Kunden durch. Nach drin. Viel zu viele Menschen hier. Überall. Überall in dieser Stadt. Lee ist nicht zu entdecken. Der andere Chinese auch nicht. Ist da ein Hinterausgang? Scheiße, was soll das? Was hast du vor? Der Raum wird enger. Die Luft dünner. Luis, was? Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht. Nos hemos jurado. Nosotros estábamos siempre de acuerdo, ¿qué? Vor meinen Augen dreht sich alles. Stoffballen fallen auf mich zu. Ein Gesicht beugt sich über mich. Ein abartig großes, verzerrtes, asiatisches Gesicht. Mit schuppiger Haut, Stoßzähnen, einem stechenden Blick. Junger Mann, kann ich Ihnen Ihr Kind wie behilflich sein? Nein. Nein. Finger weg. Wie denn der Name? Es gibt mir. Warten Sie doch. Las manos. Las manos, chino sucio! Eine undurchdringliche Dunstglocke hängt über der Stadt. Selbst jetzt, Mitten in der Nacht. Immer und überall dieser Smog. Schwiegermutter gesehen? Wie Nebelschwaden. Doña Aldora, la visto en alguna parte? Ich stehe am Hafenbecken. Hey, Manuel! Realmente nadie ha visto a mi suegra? Die Luft ist noch immer feucht. Da sind ein paar Obdachlose. Betrunkene wanken vorbei. Ich war in diesem chinesischen Laden. Mir ist schwindelig geworden. Ich bin weit weg von zu Hause. Ich bin... Hey, Manuel! Ich bin von hier, sagen sie. Ich bin einer von... Wo gehst du hin? Ich brauche eine ganze Weile, um Tyler zu erkennen. Er lehnt in einem Hauseingang in der Nähe des Kais. Mit ein paar Jugendlichen, die ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen haben. Sie sind 12, vielleicht 13 Jahre alt. Ein paar haben Schreckschusspistolen dabei. Tyler ein merkwürdiges, altertümliches Gewehr. Sollte ein Familienvater wie du um diese Zeit nicht zu Hause bei Frau und Kind sein? Woher hast du das? Mein Kopf dröhnt. Dieses... Mein Blick will nicht scharf bleiben. Schwankt. Was habt ihr vor? Wollt ihr etwa Jagd auf die Hunde machen? Jagd auf die Hunde? Vielleicht irgendwo meine Schwiegermutter gesehen? Ist das die Alte, die immer mit dem Stock in der Gegend rumfuchtelt? Mit ihren komischen Prophezeiungen über das Erdbeben, das kommen wird? Gott hat Unheil über uns gesandt. Pobres niños, no tenéis ningún futuro. Die? Langsam wird mein Blick wieder klar. Da ist Rauch. Rauch steigt aus einem der angrenzenden Gebäude. Scheiße, was ist da passiert? Habt ihr denn nicht mitbekommen, was da passiert ist? La policía. Ya está aquí. Wer ist das gewesen mit dem Feuer? Waren das... Venga, vamos de aquí. Vamos al barrio español. Wie? Hier etwa? Manuel. Er streckt mir seinen erhobenen Mittelfinger entgegen. Du bist von hier. Du bist einer von uns. Du denkst immer, du kannst dich aus allem raushalten. Du denkst immer, du musst keine Verantwortung übernehmen. Aber bald hat das ein Ende, das sage ich dir. Vamos, muchachos. Ich halte mir den Kopf. Es dröhnt tief in mir drin. Realmente nadie ha visto a mi suegra. Ich sollte ihnen beim Löschen helfen. Aber ich kann nicht. Ich bin... Unter mir das Hafenbecken. Im Halbdunkel schleppt sich das Brackwasser dahin. Zäh wie Teer. Müll schwimmt in den Fluten. Ein paar tote Hühner. Tote Ziegen. Schemenhaft am Horizont. Die im Schlick festsitzenden Fischkutter. Ich sehe Louise im Hafenbecken treiben. Irgendwann muss man die Vergangenheit doch endlich ruhen lassen. Und dann sehe ich mich selbst da unten im Wasser. In den dreckigen Fluten. Diese Stadt stirbt. Diese Stadt stirbt. Sie gebärdet sich lautstark, bläst sich auf. Gibt uns das Gefühl, dass tief drin in ihren Eingeweiden das Leben niemals zum Stillstand kommen kann. Sie will es nicht wahrhaben, aber sie stirbt. Die Fäulnis breitet sich aus. In uns. Jeden Tag ein Stück. Vorsicht! Bleib stehen! Das ist gefährlich da. Lee? Der ganze Bereich ist schon lange unterspült. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich? Von einem Kunden. Hatte ich das nicht gesagt? Bitte, komm sofort von der Mole runter. Xiaoxing! Ich will mich zu ihm umdrehen. Aber genau in diesem Moment wird es still. Alle Geräusche um uns hören auf. A los 40 años después de la fundación se cayeron todas las piedras a la calle. Así figuren todas las crónicas, piedras tan grandes como rocas. Troncos de árboles carbonizados, ramas. Es ist still. Still wie vor einem Erdbeben. Ein paar niemals enden wollende Sekunden lang. Epizentrum, Hörspiel von Ulrike Süha. Es sprachen Manuel Foster, Daniel Montoya. Li Sun Xiaoping. Ricardo Santos, Victor Calero. Der Grieche, Markus Skotidis. Don Sebastian, Peter Gavaida. Anita Ramirez, Isabel Navarro. Margarita Santos, Sonia Serrano. Tyler Dawson, Thomas Frenzel. In weiteren Rollen Marcella Di Blasi, Camille Bunura, Roberto Cavallo, Oscar Diaz, Tina Eschmann, Gennaro Ferrario, Guillermo Liebelt, Rebecca Lina, Max-Julian de Mora, Marcella Musso, Erik Scheffler, Daniel Tejada, Christoph Tomanek, Sophie Ursua, Liu Zhe und Cao Ching Wang. Technische Realisation Gerd Ulrich Pockensee und Ole Halfer. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Regie Antje Vohwinkel. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.